10. Er studiert. Estuda. Er arbeitet. Trabalha. 11. In. Em. 12. Jura. O direito. Wirtschaft. A economia. Ingenieurwissenschaften. A engenharia. Architektur. A arquitetura.